Top 5. Würden Sie jetzt den Film starten? Und euch, Madame, wird der Prozess gemacht. Wegen Hochverrats. Platz 5. Elizabeth von Shekhar Kapoor, 1998. Das ist das Dumme an Intrigen, nicht wahr? Vor lauter Geheimnissen kann man sich niemals sicher sein, wer auf wessen Seite steht, bis alles endet. Das ist das Normale, das, was wir erwarten in einem historischen Film, wie hier über Elisabeth I., Königin von England. Machtkämpfe, Intrigen, Verschwörungen, Verräter unter dem Fallbeil. Doch die zweite Geschichte, die Shekhar Kapoor erzählt, handelt von der Transformation einer jungen Frau in ein anderes Wesen, in die jungfräuliche Königin. Ich bin zur Jungfrau geworden. Seht, Lord Burleigh. Eine Königin, die ihrem Amt nur ihm verpflichtet ist. Ich bin verheiratet. Mit England. Die letzte Szene, sie spielt 1565, wenn Kate Blanchett als Elisabeth die Haare geschnitten bekommt, sich weißes Make-up auftragen lässt, die rote Perücke aufsetzt und so die wahrhaftige Metamorphose zur Königin vollzieht. Erschütternd, wie grandios zu sehen. Darf mich denn nichts berühren? Nein, Madame, ihr seid die oberste Herrscherin. Historisches Kino, das viel mehr ist als Ausstattungskino. Platz 4. Barry Lyndon von Stanley Kubrick, 1975. Die Geschichte des jungen irischen Abenteurers, der in den Adel aufzusteigen versucht, hat Kubrick als visuelles Fest inszeniert, das sich stark anlehnt an Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Jenseits einer schmeichelnden Hollywood-Vorstellung vergangener Zeiten geht eine große Kälte und eine Fremdheit und gleichzeitig Schönheit aus von dieser Geschichte vom Abstieg des Aufstiegs besessenen Barry Lyndon. Um die Stimmung jener Zeit aufzufangen, drehte Kubrick teilweise mit Kerzenlicht. Ein Film, der einem den Atem raubt und einen staunend zurücklässt mit dem Gefühl, in der Zeit möchte ich nie gelebt haben. Platz 3. Müssen alle sterben? Ja. Das Weiße Band, eine deutsche Kindergeschichte von Michael Haneke, 2009. Wirklich alle? Ja. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Haneke entwirft das Psychogramm einer gepanzerten Gesellschaft und beschreibt die Schöpfung des autoritären Charakters als Basis des späteren Faschismus. Menschenformung oder besser Deformierung, auch durch die sexualfeindliche Körperpolitik des Pastors. Also woher denkst du, kommen die Veränderungen, die diesem Knaben schließlich ein so erbärmliches Ende bereiteten? Soll ich dir das Geständnis ersparen? Nicht wahr, du hast das getan, was ich eine arme Knabe tat. Kalter Albtraum über eine Welt, die dabei ist, die Menschen zu formen, die 1914 den ersten Kreis der Hölle und ab 1933 den zweiten Kreis betraten. Platz 2. Andrei Rubeljow von Andrei Tarkowski, 1966. Ein Künstlerporträt aus dem russischen Mittelalter, 14. und 15. Jahrhundert. Der Ikonenmaler Andrei Rubeljow zweifelt, ob seine Kunst und sein Glaube in dem Chaos dieser Zeit standhalten. Unvergesslich die lange Sequenz am Ende, wenn der junge Glockengießer die Glocke gießt, obwohl er gar nicht weiß, wie das Metall zusammengesetzt sein muss. Das Handwerken im Schlamm, das erste Klopfen auf das Metall der neuen Glocke, das alles ist von einer solchen Sinnlichkeit und Fremdheit, auch hier, Fremdheit in magischen Bildern, unfassbare Kraft des Kinos. Auf YouTube die russische Originalfassung mit deutschen Untertiteln in einer sehr guten Qualität. Platz 1. Lawrence von Arabien von David Lean, 1962. Au! Tut dir verflucht weh? Natürlich tut es weh. Sagt T.E. Lawrence, der britische Offizier, zu dem anderen, der wie er ein brennendes Streichholz mit den Fingern ausdrücken will. Na, was ist denn der Trick dabei? Der Trick, William Potter, ist, sich nichts draus zu machen, dass es weh tut. Aber irgendwann wird es ihm doch etwas ausmachen. Lawrence versucht im Ersten Weltkrieg, die Beduinen auf der arabischen Halbinsel im Kampf gegen das Osmanische Reich zu einen. Die andere Geschichte. Ein Mann verliebt sich in die Weite der Wüste und gibt sich hemmungslos der Obsession der eigenen Größe hin. Doch die Demütigung durch die türkischen Soldaten, vielleicht eine Vergewaltigung, bricht diesen Mann. Und der Dämon des Hasses erscheint, weil er für die eigene Traumatisierung keine Vorstellung hat. Regisseur David Lean allerdings schon. Das Massaker, das der nun kein bisschen glorreiche Lawrence an den fliehenden Türken vollzieht, ist ein Bild über die Bestie des Krieges. Historisches Kino, das nichts Vergangenes, sondern Gegenwärtiges, nämlich etwas über den Menschen erzählt.